1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Rückfall in kalte Zeiten. Alte Zeiten? Hey, all right, run it. Ich vernahm es in den Nachrichten. Russlands Präsident Wladimir Putin stoppt den Bau einer Erdgasleitung nach Europa durch das Schwarze Meer am Territorium der Ukraine vorbei. Die Nachricht ist kaum älter als einen Tag. Nehmen wir sie hier getrost als eins von gleich mehreren aktuellen Indizien für Rückfall in kalte Zeiten. Alte Zeiten? Und davon einmal ganz abgesehen. Trotz unbestrittenem Klimawandel und damit einhergehender Erderwärmung gab es auch sie schon immer, gibt es sie noch und gibt es sie wieder. Jene Zeitgenossen, die gerade in diesen Tagen mit ihrer reichlich simplen Botschaft einen Zulauf erfahren, wie sie ihn selber wohl kaum für möglich gehalten hätten. Überall stehen und lungern sie herum, schütteln sich und rufen: Es ist ja so kalt. Und die Menschen nicken ihnen zu. Ja, sagen sie. Es ist kalt. Dabei verpassen sie dem Kalt-A eine derartige Länge. Kalt. Dass sich selbst mit einer bewusst vorgetragenen Bemerkung etwa der Art, man habe das bisher gar nicht wahrgenommen, man sei schließlich aus Aachen, nicht ansatzweise ein ähnlicher Effekt erzielen lässt. She's trying to get revenge. I treated her badly. Now she's on her way to being angry. I can see it. I'm gonna be that way from E3. Living through the TV. The soldiers, they're behind me. Waiting. I'm on the way to the top. And I'm gonna take my area straight to the top with me. There's more artists where I came from. They'll be treading after me. Watch this space. I'm setting the pace like Dizzy. I represent the underground. That's where I get busy. My name's Wiley. Call me Esky Boy. Can't test me, boy. I'm blessed, you boy. Rip that S off your chest, you boy. I'll make you go home, sit down and practice, boy. You can't match this flow. I'm treading on thin ice with this flow. Road deep's behind me, bro. Yeah, it's our time to get going. I'm treading on thin ice. I'm at the end of my tether. I'll be like this forever. I'm treading on thin ice. It's like I don't learn, cause I've made the same mistakes more than twice. I'm treading on thin ice. I'm at the end of my tether. I'll be like this forever. I'm treading on thin ice. It's like I don't learn, cause I've made the same mistakes more than twice. I'm pissed, cause for the last year and a half I've been wasting time creating hatred time. I'm still learning the basics time, but I'm on point this time. I've got it locked, this game is mine. Girls come and girls go, oh well, that's life. I'm a cheat from the street, oh well, that's life. No, you can't take my wife, I'm single, I can take your wife. It's grime time, where's the groom? Treading on thin ice. Come here, let's not get tied up in relationships. Long ting, commitment, that's a long ting. It's better if we're linking, no strings attached. Let's tread on thin ice. Girl gets attracted to boy in less than 5 minutes. Watching a DVD in the T-spot in 10 minutes. Then I'm guessing that it's time to hit the backseat. Pull your phone to the side so he can meet her. The phone is ringing, it's her man. Yeah, he's trying to find her, but she's with me, she gives me the ultimate sex. I'm treading on thin ice. I'm at the end of my tether. I'll be like this forever. I'm treading on thin ice. It's like I don't learn, cause I've made the same mistakes more than twice. I'm treading on thin ice. I'm at the end of my temper, I'll be like this forever. I'm treading on thin ice. It's like I don't learn, cause I've made the same mistakes more than twice. Fall in kalte Zeiten. Alte Zeiten? Vor 10 Jahren hat der eben gehörte Rapper aus London, Wiley, sein erstes Album veröffentlicht. Treading on Thin Ice. Auf dünnem Eis. Wiley selbst nennt sich bis heute gerne auch den Esky Boy. Eine der ganz frühen Soloaufnahmen, abseits seiner Roll Deep Crew damals, hört auf den Titel Eskimo. Sein eigenes Label Esky Beat. Sein Style Esky, so zumindest getauft von ihm selber. Immerzu sucht Wiley die Nähe der Ur-Polarbewohner als ein Bild für Überleben in der Kälte. Denn ihm ist kalt, wenn auch im übertragenen Sinne. Die Kälte seiner Umgebung, die soziale Kälte, sie treibt ihn an und macht ihn schon früh zur treibenden Kraft eines musikalischen Genres, das britischer Rapmusik erstmals abseits der bis dahin existierenden US-Vorbilder ein echtes eigenes Profil verleiht. Grime, Bass und Reim. Alte Zeiten, zugegeben. Heute jedoch, 10 Jahre später, feiert diese Disziplin innerhalb der langen Ära britischer Bassmusik eine eigenartige Renaissance. Und die Kälte, das Eis, sie, es, ist in vielen Fällen zum Greifen nah. Da gibt es etwa diesen mittlerweile in London lebenden Produzenten aus den Niederlanden, dessen freilich vorzugsweise im Drum and Bass angesiedelter Sound schon fast traditionell als eisig, icy, beschrieben wird. Und als sehr scharf. Scharf wie die Ränder dünnen Eises. Gut möglich, dass allein schon der gewählte Künstlername solchen Empfindungen nur zu gern Vorschub leistet. Immerhin ist die Rede von Icicle, dem Eiszapfen. This one's complex. Concept, high tech, direct from the cutting edge. Push the sound to the apex, flip the script to the future tense. Brand new design, experimental prototype. System check, set for the test flight. Increase the thrust up to overdrive. Altitude rising 10,000 feet clear of the launch. Set a vector to intercept and then start steering the course. Engage anti-gravity, traveling to a distant galaxy. A space odyssey, approaching warp speed, hypervelocity. We'll be right back. Tschüss. From the cutting edge, push the sound to the apex, flip the script to the future tense. Brand new design, experimental prototype, system checked, set for the test flight, increase the thrust up to overdrive. Altitude rising 10,000 feet clear of the launch. Set a vector to intercept and let's start steering the course. Engage anti-gravity, traveling to a distant galaxy. A space odyssey, approaching warp speed, hypervelocity. Rückfall in kalte Zeiten. Alte Zeiten. Auf ein ungewöhnlich großes Echo stößt in diesen Tagen das Debütalbum des Briten Miles Mitchell. Besser bekannt als Mr. Mitch, wir hören es hier im Hintergrund. Parallel Memories heißt es, parallele Erinnerungen. Mitchell behauptet, dass er beim Hören seiner eigenen Tracks immerzu identische Erinnerungen aus seiner eigenen Vergangenheit vor seinem geistigen Auge heraufziehen sieht, die freilich in immer anderen, kuriosen, surrealen Zusammenhängen stünden. Irgendwann habe er sich gefragt, ob die heraufziehenden Erinnerungen mitsamt ihrem verzerrten Kontext am Ende womöglich ein Beleg dafür sein, dass er als Mensch ein weiteres Mal existiere. In einer Parallelwelt. Dieser Titel hier, Wandering Glaciers, deutsch wandernde Gletscher. Thank you. Vor 4 Jahren hat der inzwischen 26-jährige Miles Mitchell bereits ein eigenes Label gegründet, das heißt Gobstopper. Im letzten Jahr startete er quer durch eine Reihe angesehener Londoner Clubs wie etwa Fabric, Plastic People, Peckham Palais eine Partynacht namens Boxed. Beteiligt waren und sind bis heute neben ihm natürlich weitere DJs, aber eben nie so viele, dass es bis heute unüberschaubar geworden wäre. Ein Familiending also, wenn man so will, eins freilich mit Außenwirkung. So sehr, dass einige Szenekenner bereits mehr und mehr dazu neigen, eine neue Welle der Grime-Musik auszurufen. The New Wave of Grime. Die freilich, diese neue Welle, unterscheidet sich von den Anfängen vor rund 10 Jahren schon erheblich. Ist sie doch weitgehend, wir hören das ja auch, instrumental gehalten. Und variiert sie doch recht bedenkenlos auch die Zahl der ursprünglich bei etwa 140 angesetzten Beats pro Minute. Grime kommt so wahlweise als verkappte Hausmusik irgendwo bei 120, steigert sich auch mal in Juke-Footwork-Bereiche um die 160 oder aber fällt komplett runter, down, auf 100 Beats pro Minute. Oder switcht und glitscht vom einen Tempo hinüber zum anderen innerhalb eines Titels. Mitchells Buddies hinter den Turntables hören auf Namen wie Oil Gang, Slack oder auch Milk Tray. Seit wenigen Tagen nun sorgt ein weiterer neuer Name für zumindest verhaltene Furore. Der Brite Daniel Tim nennt sich Loom und hat auf Mitchells Label Gobstopper soeben seine Debüt-EP veröffentlicht. Great heißt die. Hier ist jetzt gleich daraus der North Star, der Stern im Norden. Thank you. Rückfall in kalte Zeiten. Alte Zeiten. Dieser Track hier heißt Crafty Tiger und stammt von dem eben namentlich bereits erwähnten Produzenten Slack. Auch der Mann, den ich jetzt zumindest anspielen möchte, ist immer gefährlich, egal wo er auftaucht. Jay Kenzo ist sein Name. Sein Titel Talisman findet sich auf einem ganz neuen Album mit dem bezeichnenden Titel Future Beats, The Album, das auf dem 31 Records Label des Drum and Bass Titanen Doc Scott erschienen ist. Jay Kenzo. Rückfall in kalte Zeiten, alte Zeiten, wo wir eben den noch vergleichsweise neuen jungen Produzenten Loom gehört haben, mit seinem Titel North Star, Stern im Norden. Früher in der Seefahrt, von der ich übrigens nicht die leiseste Ahnung habe, mögen die Sterne, die Himmelskörper insgesamt bei der Orientierung geholfen haben. Wenn man heute etwa vom sogenannten heroischen Zeitalter der Polarforschung spricht, dann meint man damit meines Wissens die Zeit der waghalsigen Expeditionen, die noch ganz ohne elektronische Hilfsmittel ausgeführt werden mussten. Auf offener See, wie es so schön heißt, oder aber viel schlimmer, noch gefährlicher, dort, wo sie geschlossen war, die See. Die Expeditionen ins ewige Eis. Eine jährt sich gerade fast auf den Tag genau zum 100. Mal. Am 5. Dezember 1914 verlässt die Endurance unter der Leitung von Sir Ernest Shackleton die im Südatlantik gelegene Insel Südgeorgien und nimmt Kurs auf die Antarktis. Sir Ernest Shackleton, dem der norwegische Polarforscher Amundsen beim Versuch, den Südpol zu erreichen, im Jahr 1911 zuvorgekommen war, hat nun, 3 Jahre später, einen tolldreisten Plan. Er will den gesamten antarktischen Kontinent von Küste zu Küste über den Südpol hinweg zu Fuß durchwandern. Dass dieser Trip erstens scheitern wird und sich zweitens mit schier unfassbaren Anstrengungen verbunden bis in den Mai 1916 hineinziehen wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt natürlich weder Shackleton noch jemand aus seiner Mannschaft, die er freilich letztlich komplett unversehrt aus allen nur denkbaren Bredouillen führen wird. Diese Bredouillen hier alle aufzuführen bis zur Ankunft der Mannschaft im Mai 1916 an einer Wahlstation. Unmöglich. Bei aller Liebe zum Rückfall in kalte Zeiten. Alte Zeiten. Kürzen wir das Ganze doch ein wenig ab und geben ihm dafür etwas, was es damals so nicht gab. Einen weiteren, einen parallelen Shackleton. Sam Shackleton. Er besorgt in den kommenden Minuten den Soundtrack. Ernest Shackleton steht derweil mit der Mannschaft oben an Bord und vernimmt ein Geräusch, ein eigenartiges Geräusch. das? Ein Wal. Unter dem Schiff. Er sucht ein Loch im Eis, denkt, wir wären eins. Hübsch gesagt. Hat jemand was gesagt? Nein, Sir. Ich habe nur gedacht, dass das kein Wal ist. Was wäre Ihre Analyse, McNish? Es ist das Eis. Es arbeitet. Man kann es durch die Schiffswände führen. Das denken Sie also? Ja, Sir. Ich denke, es ist ein Wal. Erneut Musik hier von dem Mann, den es möglicherweise zweimal gibt. Parallel Memories, sein Album, das von Mr. Mitch. Rückfall in kalte Zeiten, alte Zeiten. Die Berliner Neue Deutsche Welle Band UKW reimte Anfang der 80er Jahre Lima auf Klima. Und wer will, der darf ihrem damaligen Geistesblitz im Nachhinein zusätzlich auch noch seherische Fähigkeiten unterstellen. Findet doch seit gestern eben dort in Lima die Weltklimakonferenz statt, in deren Vorfeld es sogar verhalten optimistische Stimmen bezüglich des Verlaufs gibt. Neue Hoffnung auf das ewige Eis, titelte heute etwa eine Tageszeitung und berief sich auf Signale aus den USA und China, die in Sachen CO2-Ausstoß wohl beide im Vorfeld Verhandlungsbereitschaft haben erkennen lassen. Na prima. Für Lima und fürs Klima. Ist der Mensch am Ende doch nicht die Bestie, die mit kaltem Griff diesem im Grunde doch recht liebenswerten Planeten immer wieder an die Gurgel geht? Gerade in diesen Tagen äußern Wissenschaftler auch Zweifel an der bisher gehegten Vermutung, der Mensch habe das Mastodon, ein stämmiges Riesenrüsseltier aus grauer Vorzeit, durch Bejagung ausgerottet. Der renommierte Paläontologe Grant Zazula zumindest kommt zu der Ansicht, dass die Tiere in den eisbedeckten Regionen von Alaska und Yukon aus rein klimatischen Gründen nicht überleben konnten. Nein, so sein Resümee, der Mensch hat das Mastodon nicht auf dem Gewissen. Ein Segen. Es war also das Eis, die Kälte. Schließen wir in diesem Sinne gleich mit Bloom, einem Produzenten, den es mit seiner neuen EP hin zum Bristol-Label Crazy Lakes verschlagen hat. Daraus dann gleich der Titeltrack Cold Grip, zu Deutsch kalter Griff. Gute Nacht und gute Gespräche im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Leave an hour gap, then I'm booked to free.